Alles, was uns Angst macht, was wir nicht einordnen können, projizieren wir auf etwas, das wir verstehen. Das macht es begreifbar und folglich weniger furchteinflößend. Die Taxifahrerin hat Angst vor dem sozialen Abstieg. Sie weiß, dass sie den Verlauf ihres Lebens nicht selbst bestimmen kann, sondern abhängig ist von einem Arbeitnehmenden und von der Konjunktur. Davon, ob die Leute sich ein Taxi leisten können. Also verachtet sie Flüchtlinge und Arbeitslose, weil sie keine Steuern zahlen und vermeintlich alles in den Arsch geschoben bekommen. Der linksgrüne Medienwissenschaften-Student hat Angst vor Nazis und es tut ihm weh, dass Menschen leiden, denen er nicht helfen kann, weil er nicht mächtig genug ist, ihnen zu helfen. Deshalb projiziert er seine Ohnmacht und sein Unverständnis für die Komplexität der Welt auf diejenigen, die wirklich ohnmächtig sind, die Hartz-IV-Empfänger. Eine Gruppe, die er ablehnt, weil sie nicht zur Rettung der Welt beiträgt, sondern den ganzen Tag nichts tut. Wo nichts ist, lässt sich alles hineindenken.